Dem Bericht der südkoreanischen Zeitung Hangyore vom 18. Juli zufolge erregt die Umweltverschmutzung im Stadtteil Busanjin der Stadt Busan, wo die US-Truppen in Südkorea stationierten, große Besorgnis. Im Jahr 2006 führten die südkoreanische Behörde und die US-Truppen eine Untersuchung über die Umweltverschmutzung durch. Laut dem Ergebnis der Untersuchung überschritten auf der halben Fläche des gesamten Grundstücks 13 Substanzen von Brennstoffen und schweren Metallen ihre Normen. Im Jahr 2011 sind 8 giftige Substanzen mehr als im Jahr 2006 registriert worden, die die Normen überschritten haben.